Am Abend desselben Tages, als die Kasernen schon geschlossen waren, lag Raskolnikow auf seiner Pritsche und dachte an sie. An diesem Tag schien es ihm, als ob alle Sträflinge, seine früheren Feinde, ihn mit anderen Augen ansahen. Er hatte sie sogar selbst angesprochen und man antwortete ihm freundlich. Er dachte darüber nach. Musste sich denn jetzt nicht alles ändern? Er dachte an sie. Er erinnerte sich, wie er sie immer gequält und ihr Herz gepeinigt hatte, erinnerte sich ihres blassen, mageren Gesichtchens. Aber diese Erinnerungen quälten ihn jetzt nicht mehr. Er wusste, mit welcher unendlichen Liebe er jetzt all ihr Leiden sühnen würde. Und was bedeuteten schon alle diese Qualen der Vergangenheit? Alles, sein Verbrechen, sogar das Urteil und die Verbannung, erschienen ihm jetzt im ersten Überschwang als etwas Äußerliches, Fremdes, als etwas, das gar nicht ihn betraf. Er konnte an diesem Abend nicht lange an etwas denken, seine Gedanken auf etwas konzentrieren. Er hätte jetzt auch nichts bewusst beurteilen können. Er konnte nur fühlen. Anstelle der Dialektik war das Leben getreten und in seinem Bewusstsein wollte etwas ganz Neues entstehen. Unter seinem Kopfkissen lag das Neue Testament. Er nahm es mechanisch hervor. Dieses Buch gehörte ihr. Es war dasselbe, aus dem sie ihm die Erweckung des Lazarus vorgelesen hatte. Am Anfang hatte er befürchtet, dass sie ihm im Zuchthaus mit der Religion quälen, über das Evangelium sprechen und ihm Bücher aufdrängen würde. Aber zu seiner größten Verwunderung sprach sie nie darüber, erwähnte sie nie das Neue Testament. Erst kurz vor seiner Erkrankung hatte er sie selbst darum gebeten und sie hatte ihm schweigend das Buch gebracht. Bis jetzt hatte er es noch nicht aufgeschlagen. Er schlug es auch jetzt nicht auf. Aber ein Gedanke kam ihm. Sollten ihre Überzeugungen jetzt nicht auch meine Überzeugungen sein? Ihre Gefühle? Ihr Streben wenigstens? Sie war ebenfalls diesen ganzen Tag in großer Erregung und in der Nacht wurde sie sogar wieder ein wenig krank. Aber sie war so glücklich, dass sie fast erschrak vor ihrem Glück. 7 Jahre, nur 7 Jahre. Zu Anfang ihres Glückes waren sie beide versucht, diese 7 Jahre als 7 Tage zu betrachten. Er wusste noch nicht, dass dieses neue Leben ihm nicht umsonst zufallen würde, dass er es noch teuer erkaufen, es mit einer großen, künftigen Tat werde bezahlen müssen. Aber hier fängt schon eine neue Geschichte an. Die Geschichte der allmählichen Erneuerung eines Menschen, die Geschichte seiner allmählichen Verwandlung, des allmählichen Übergangs aus einer Welt in eine andere, der Bekanntschaft mit einer neuen, von ihm bisher völlig ungeahnten Wirklichkeit. Das könnte das Thema zu einer neuen Erzählung abgeben. Unsere jetzige aber ist hier zu Ende. Sie hörten Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski. Gelesen von Gerd Warmeling. Aus dem Russischen von Eka Raschin. Regie Ralf Schäfer. Ton und Schnitt Jens Günther und Hans-Jürgen Pesch. Redaktion Klaus-Ulrich Bielefeld. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 1998. Erschienen bei der Audio Verlag.